Zeuge Christian Schneider, Deutschland, Chemiker, 77 Jahre, 138. Verhandlungstag, 19.02.1965. Schneider, Platz zu nehmen. Herr Zeuge, zunächst Ihre Personalien. Sie heißen mit Vornamen? Christian. Christian Schneider, wie alt? Heute genau 77, ein Vierteljahr. Also 77 Jahre alt. Sind Sie verheiratet? Jawohl. Von Beruf? Chemiker. Chemiker. Wohnhaft in? Ziegelhausen bei Heidelberg. Ziegelhausen. Sind Sie verheiratet? Jawohl. Habe ich schon mal gefragt. Ja. Und Sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten? Nein. Herr Schneider, sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Bin einverstanden. Sind einverstanden. Herr Schneider, Sie sind hier benannt worden als Zeuge, und zwar sollen Sie Mitglied des Vorstands der IG Farbenindustrie AG während des Kriegs gewesen sein. Ja, das war ich. Das waren Sie. Ist Ihnen als solches, nämlich als Mitglied, als solchem, als Mitglied des Vorstandes, etwas bekannt geworden über das Buna-Werk, das man in der Nähe von Auschwitz errichtet hat für die IG? Ja. Ja. Waren Sie selbst einmal dort? Ich war zweimal dort. Wissen Sie, ob in diesem Buna-Werk oder beim Bau dieses Buna-Werks auch Leute beschäftigt worden sind, die in Auschwitz in dem Konzentrationslager inhaftiert waren? Ja. Wissen Sie, ob von diesen Gefangenen, die da zur Arbeit eingesetzt waren, ob unter diesen Gefangenen auch Selektionen stattfanden, die zu ihrer Tötung führten? Das wusste ich nicht. Das wussten Sie nicht. Ist Ihnen der Name Mulka oder Höcker ein Begriff? Nein. Haben Sie einmal etwas darüber erfahren, ob die Kommandantur im Stammlager Auschwitz I auch die Kommandogewalt gehabt hat über dieses Buna-Lager, was ja nicht im Auschwitz-Lager I, sondern in Monowitz untergebracht war, ob darüber auch die Kommandantur in Auschwitz zu befinden hatte? Ich war über die internen Verhältnisse des Hauptlagers Auschwitz und des Arbeitslagers Monowitz nicht im Bilde. Ja, ich wundere mich, Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, dass das nun schon der mindestens dritte Zeuge ist, der uns hier sagt, er ist nicht in der Lage, etwas auszusagen über Mulka und Höcker, obwohl Sie mit Bestimmtheit sagen können, dass diese Zeugen uns darüber eine Aufklärung geben können. Sie kennen die Leute überhaupt nicht. Herr Präsident, ja. Sehen Sie, ich wundere mich nicht. Sehen Sie, ich habe hier also das gesamte Material vorliegen, die Sie uns überreicht haben. Dass ich dem Hohen Gericht. Da steht nichts von Mulka und Höcker drin. Nein, da steht aber davon drin, dass verhandelt worden ist und dass mit der Kommandantur verhandelt worden ist. Und es steht zum Beispiel drin, wenn ich hier abstellen darf auf den eidesstattliche Versicherung des Herrn Zeugen, das ist das Dokument, das ich übergeben habe, das ist wohl 2i, da steht ausdrücklich drin, auf Seite 8 oben, wenn Häftlinge auf der IG-Baustelle nicht genug gearbeitet hatten, ging ein Bericht an die SS. Also an die Kommandantur. Nein, es dreht sich ja doch hier um die Ziffern 3 und 4. Das sind ja doch die beiden Ziffern, die für uns maßgeblich waren, dass wir diese Zeugen geladen haben. Weil sie nämlich gesagt haben, hier ist die Brücke hergestellt zu dem hier laufenden Prozess. Die Zeugen wissen etwas von der Kommandanturbefugnis oder dem Kommando des Mulka und des Höcker. Die Zeugen wissen etwas darüber, die kennen den Leute gar nicht. Aber natürlich müssen sie etwas wissen. Mit wem haben sie denn verhandelt? Von wem haben sie denn die Häftlinge bekommen? Es sind doch eine ganz große Anzahl von Anhaltspunkten. Es ist eine ganz große Anzahl von Menschen, mit denen sie verhandelt haben können. Angefangen von den Leuten in Berlin, über den Kommandanten und über den Arbeitsdienstführer, wie uns das zum Beispiel neulich ein Herr hier gesagt hat. Nicht? Es sind also alle möglichen Leute. Wenn Sie aber präzise Namen wie Mulka und Höcker nennen, als Vertreter der Kommandantur, da müssen Sie doch irgendwelche Anhaltspunkte dafür haben, dass die Leute es wenigstens gekannt haben. Herr Präsident, Mulka war Wirtschaftsführer. Höcker war Adjutant des Kommandanten. Von wem wurde denn, umsonst habe ich ja nicht gefragt, diese Fragen, die beanstandet wurden, von wem wurde denn der Einsatz, von wem erfolgte denn der Einsatz? An wen gingen zum Beispiel solche Berichte? Wenn Häftlinge auf der IG Baustelle nicht genug gearbeitet hatten, ging ein Bericht an die SS. Etwa nach Berlin oder etwa ans Hauptamt oder an Himmler? Die konnten doch nur an die Kommandantur gehen. Diese Zeugen... Entschuldigen Sie, weiterhin darf ich Sie darauf aufmerksam machen, Herr Präsident, wenn ich Sie bitten darf, das Dokument 7, das ich eingereicht habe, zu nehmen. Da steht, da ist sogar angegeben, dass mit dem Adjutanten verhandelt wurde oder verhandelt worden ist. Ich darf vorlesen, Seite 3 unten, die Gesamtzusammenfassung, das Dokument 7. Jetzt kann aber doch nicht Urkunden verlesen werden, Herr Vorsitzender. Ich widerspreche diesem Verhalten. Wobei von beiden Seiten der Wunsch herausgestellt wurde, sich gegenseitig jede mögliche Hilfe angedeihen zu lassen. Er kann doch jetzt nicht verlesen, Urkunden verlesen. Insbesondere wurde dem Vorkommando der Bauleitung Herrn Mohr empfohlen, sich jeweils an den Adjutanten des Lagerkommandanten zu wenden. Herr Rechtsanwalt, es steht in dem, was Sie jetzt verlesen, es steht da, dass zugegen waren in diesem Fall der Herr Oberingenieur Faust, Föber, Lu oder Ingenieur Murr und Dürrfeld. Es steht kein Wort davon drin, dass dieser Zeuge, der hier Schneider heißt, dass der überhaupt zugegen gewesen ist. Herr Präsident, ja. in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn Zeugen Schneider steht ausdrücklich auf Seite... Ich bin zweimal in der IG Auschwitz gewesen, in KZ Auschwitz bin ich nie gewesen. Entschuldigung, auf Seite 5, Nummer 10, steht ausdrücklich, ich war als Hauptbetriebsführer verantwortlich für die Belegschaft der IG Auschwitz. In dem Dokument Nummer 7, das ich dem Gericht vorgelegt hatte, über den Besuchsbericht, wird ausdrücklich festgelegt zwischen den Vertretern der IG Farben und der SS, dass sie sich in all jeweiligen Fragen an den Adjutanten des Lagerkommandanten wenden sollen. Na, wenn ich dann nicht berechtigt bin, die Zeugen zu diesem Beweisthema zu benennen, dann weiß ich wirklich nicht, was ich tun soll, um hier an der Wahrheitsfindung... Ja, also wir wollen jetzt nicht weiter darüber sprechen, damit wir wenigstens weiterkommen. Also, Herr Schneider, Sie waren, wie eben gesagt worden ist, der technische verantwortliche Leiter für dieses Buna-Werk? Nein. Nein? Moment. Hier steht drin, zu Ziffer 10, ich war Hauptbetriebsführer, auch verantwortlich für die Belegschaft der IG Auschwitz. Herr Präsident, darf ich dieses Schriftstück sehen? Ja. Darf ich einen Blick in meine Akten werfen? Bitte. Herr Präsident, ich bin im Bilde. Ja, darf ich hierzu? Geben Sie das wieder zurück, ja? Ja. Darf ich hierzu eine Erklärung geben? Ja, bitteschön, ich bitte das sogar darum. Dieses Dokument ist ein Affidavit von mir, ja, das von der Anklagebehörde in Nürnberg vorgelegt worden ist. Ja. Ich muss nun etwas sagen über das Zustandekommen von diesem Affidavit. Dieses Affidavit zusammen mit verschiedenen anderen ist entstanden durch viel mehrstündige Vernehmungen durch Interrogatoren der amerikanischen Gerichtsbehörde. Lange vor der Prozess in Nürnberg beschlossen war. Ich erkläre, dass ich bereits in Nürnberg dieses Affidavit nicht anerkannt habe, weil es verschiedene Angaben enthält, die nicht den Tatsachen entsprochen haben und verschiedene Verdrehungen enthalten. Dieses Affidavit ist nicht als solches allein zu bewerten, besonders auch nicht in Bezug auf seinen Wert, sondern ist im Zusammenhang zu betrachten mit meinen Vernehmungen, die ich als solche in eigener Sache in Nürnberg gehabt habe. Und nun habe ich seinerzeit in Nürnberg allgemeine Ausführungen gemacht über das Zustandekommen dieser Affidavits. Ich glaube, man kann die Sache beschleunigen. Wenn ich mit Ihrer Zustimmung, Herr Präsident, als Beweismittel für diese Aussage, dass Protokoll des Nürnberger Prozesses als Beweis anbiete. Ja, Herr Zeuge, das ist nicht nötig. Ich will von Ihnen nur wissen, waren Sie Hauptbetriebsführer der IG Auschwitz und verantwortlich für die Belegschaft oder nicht? Ich war Hauptbetriebsführer der IG, der IG Farbenindustrie. Wo? In Frankfurt. Ja. Dieser Posten des Hauptbetriebsführers ist aufgrund des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit damals eingerichtet worden. Normalerweise ist hier in einem Unternehmen der Gesamtvorstand damals Hauptbetriebsführer gewesen. Aber bei einem so großen Unternehmen wie die IG Farbenindustrie musste einer seiner Vorstandsmitglieder herausgestellt werden, um diesen Posten zu übernehmen. Ja. Dieser Posten war übergeordneter Natur und hat sich auf dem Sozialgebiet mit überbetrieblichen Angelegenheiten zu beschäftigen. Die Angelegenheiten in den einzelnen Werken, auch die sozialen Angelegenheiten, waren selbstständige Angelegenheiten der jeweiligen Betriebsführer. Dazu gehörte auch zum Beispiel der Arbeitseinsatz, die Behandlung der Arbeiter, Versorgung der Arbeiter und so weiter. Das heißt also, das ist einer von den Punkten, der von der Prosecution seiner Zeit oder von den Interrogatoren so hingestellt worden ist. Denn man muss ja immer, darf nur eines nicht vergessen, dass dieses Affidavit nicht etwa wörtlich meine Aussagen enthalten. Dieses Affidavit ist zusammen mit ein paar anderen noch entstanden durch eine Vernehmung der Prosecution, und zwar durch eine nächtliche Vernehmung von 7,5 Stunden und weiter einer Vernehmung von 5,5 Stunden, woraus ein Protokoll von 120 Seiten entstanden ist. Und die Prosecution, die hat aus dieser Sache die Zusammenstellung gemacht, die Sie hier finden, und hat mich gewissermaßen, sagen wir mal, können Sie sich vorstellen, dass diese Vernehmung durch zwei Interrogatoren und so weiter etwa eine außerordentlich schwere seelische Belastung gewesen ist? Ja, das haben Sie ja nachher auch gesagt, nicht? Bitte? Sie haben das ja nachher auch gesagt. Sie haben ja nachher weiter erklärt, in einem Verhör vom 27. März durchgeführt von den Herren Kuber und von Halle, habe ich ausgesagt und so weiter, dass ich und so weiter und so weiter. Ich möchte dazu nachträglich bemerken, dass ich zur Zeit meiner Aussage müde und verwirrt war. Ich möchte meine Aussage nach reiflicher Überlegung dahin ändern und so weiter. Sie haben das ja damals schon darauf hingewiesen. Ich will heute von Ihnen wissen, ob Sie die Belegschaft im Lager Auschwitz, beziehungsweise nicht im Lager Auschwitz, sondern in dem Buna-Werk Monowitz, ob Sie für diese Belegschaft verantwortlich waren? Nein. Nein. Wer war verantwortlich dafür? Der örtliche Betriebsführer. Wer war das? In dem Fall Dürrfeld. Dürrfeld. Sie waren in Frankfurt und Sie waren zweimal in diesem Werk. Ja. In dem Lager Auschwitz waren Sie nie. Nein. Haben Sie mit irgendwelchen verantwortlichen Leuten des Lager Auschwitz verhandelt wegen des Betriebes? Des Lagers Auschwitz? Des KZ-Lagers? Des KZ-Lagers? Nein. Haben Sie mit Angehörigen der Kommandantur verhandelt? Nein. Haben Sie in Berlin mit Leuten, führenden Leuten der SS verhandelt wegen dieser Belegschaft? Nein. Auch nicht. Wissen Sie etwas über die Einteilung der Befehlsgewalt im Lager Auschwitz? Nein. Wissen Sie insbesondere etwas von der Befehlsgewalt des Lagers Monowitz? Nein. Nein. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Herr Staatsanwalt, Herr Rechtsanwalt-Rabe, Herr Dr. Kaul. Von Seiten der Verteidigung, von Seiten der Angeklagten, keine Erklärung mehr abzugeben. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Jawohl. Dann haben Sie